Ja. Stell dir vor, du warst alleinerziehend, aber nicht klein zu kriegen. Ja. Jeweils einer deiner beiden Jobs die halbe Miete. Geil. Damit der Kleine kriegt, was er braucht. Immer am Knapsen, doch dir schien's nach außen, fiel's gar nicht auf. Und jetzt ist der Kleine groß und er erzählt auf seiner Platte von Entbehrungen, vom Struggle, wie wenig ihr doch hattet. Was ne wehleidige Flasche. Das Video schwarz-weiß und darin spielen sich seine triste Kindheit nach. Ist das zu fassen? Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Du entscheidest dich fürs Kind, doch wenn du Pech hast, blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Du entscheidest dich fürs Kind, doch wenn du Pech hast. Als hätte er nicht genug getan, dich zu blamieren bis dritte Klasse war er lieb. Danach ist bisschen eskaliert, zwar kein G wie er behauptet, doch ein Rotzblack. Gefährlichen KV und BTM, da waren die Cops da. Er hat doch dich belogen und beklaut, du hast dich keinem anvertraut. War dir peinlich, jetzt haut er fleißig Songs darüber raus. Sagt, ich weiß, es war nicht leicht, mit mir ging bisschen drunter drüber. Ma, ich weiß, ich war ein Arsch, doch hey, hier ist ein Song darüber. Ist doch auch was. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Du entscheidest dich fürs Kind, doch wenn du Pech hast, blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Du entscheidest dich fürs Kind, doch wenn du Pech hast. Und dann kommen noch zwei Tracks darüber, irgendjemand auszurauben. Er sagt, er macht das alles nur, um dir ein Haus zu kaufen. Also er rappt das so auf seinem neuesten Album. Hörst dich jetzt zum allerersten Mal von, doch egal, du würdest eh nicht umziehen wollen und statt Geschenke wünschen dir, er würde etwas besser klarkommen mit der Ex und deinem Enkel. Ihr seht euch ja recht häufig, sie gibt alles, keine Frage. Du hoffst, es wird was aus ihm und sie blickt nicht eines Tages durch die Augen der Mutter eines Rappers. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Durch die Augen der Mutter eines Rappers. Du entscheidest dich fürs Kind, doch wenn du Pech hast, blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Blickst du durch die Augen der Mutter eines Rappers. Du entscheidest dich fürs Kind, doch wenn du Pech hast. Right. Let's move ahead. Okay.